2a. B. Susanne. Podcaster sind eigentlich freie Radiomacher. Man braucht nicht viel. Ein gutes Konzept und ein gutes Mikro. Dann lädt man alles hoch und fertig. Den Rest erledigt die Plattform. Für die Hörer ist alles ganz einfach. Sie abonnieren einfach einen Podcast und immer wenn eine neue Episode online ist, kann diese heruntergeladen oder gestreamt werden. Podcast-Hörer sind vor allem junge, technikaffine Leute, die den Podcast so nebenbei hören, auf dem Arbeitsweg oder zu Hause, während sie etwas anderes machen, abwaschen zum Beispiel. Beim Hören brauchen sie natürlich schon ein bisschen Geduld, denn sie können nicht, wie bei einem Blog, mal kurz den Text überfliegen und die wichtigsten Informationen herausfiltern. Dass ich mit meinem Podcast vielleicht nicht so viele Menschen erreiche, stört mich nicht, denn es geht mir nicht um Likes und Klicks. Es ist einfach so, dass relativ wenig Menschen Podcasts hören. Ich glaube, 70% aller Deutschen hören sogar nie Podcasts. Das ist schade, denn ein Podcast ist ein besonderes Format, in dem wirklich gut recherchierte Geschichten erzählt werden können. Man hat einfach Zeit, alles ausführlich und gründlich zu erklären. Podcasts sind deswegen selten oberflächlich. Meine einzige Kritik ist, dass immer mehr Podcasts auch bei kommerziellen Streamingdiensten erscheinen, die nicht nur ständig Werbung zwischenschalten, sondern die Podcaster auch dazu zwingen, einen exklusiven Vertrag mit dem Streamingdienst abzuschließen. Die Podcaster sind dann nicht mehr unabhängig und das ist echt schade. Ich möchte weiterhin frei und unabhängig meine Sendungen machen. Das ist mir wichtig.